Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 259, an Schiller. Dass es mit Wallenstein so geht, wie Sie schreiben, ist in der Regel, und ich habe desto mehr Hoffnung darauf, als er sich nun selbst zu produzieren anfängt, und ich freue mich, den ersten Akt nach dem neuen Jahre anzutreffen. Eher werde ich aber auch nicht kommen, da mir noch eine Reise bevorsteht, von der ich das Weitere melde, sobald sie gewiss ist. Die Optika gehen vorwärts, ob ich sie gleich jetzt mehr als Geschäft, denn als Liebhaberei treibe. Doch sind die Akten der Gestalt instruiert, dass es nicht schwer wird, daraus zu referieren. Knebel nimmt Anteil daran, welches mir von großem Vorteil ist, damit ich nicht allein mir selbst, sondern auch andern schreibe. Übrigens ist und bleibt es vorzüglich eine Übung des Geistes, eine Beruhigung der Leidenschaften und ein Ersatz für die Leidenschaften, wie uns Frau von Stall umständlich dargetan hat. Schicken Sie mir doch dieses Buch bald zurück. Jedermann verlangt danach. Im Merkur ist schon Gebrauch davon gemacht. Diderot können Sie länger behalten. Es ist ein herrliches Buch und spricht fast noch mehr an den Dichter als an den bildenden Künstler, ob es gleich auch diesem oft mit gewaltiger Fackel vorleuchtet. Leben Sie wohl, grüßen Sie alles. Unsere Eisbahn ist sehr lustig. Jacobi ist bei mir. Er hat sich recht wacker ausgebildet, nächstens mehr. Weimar am 17. Dezember 1796. G.